Wasserstoff lässt sich außerdem wie eine Batterie einsetzen. Ist zu viel grüner Strom vorhanden, kann man ihn verwenden, um Wasser in Wasserstoff und Sauerstoff zu spalten. Dieser grüne Wasserstoff kann dann gespeichert, transportiert, bei Bedarf verbrannt oder wieder in Strom umgewandelt werden. Idealerweise geschieht das direkt vor Ort, im Windpark. Dann spart man nämlich gleich einen Teil der sonst nötigen Kapazität für Stromleitungen ein. Die Geräte, mit denen man Wasserstoff herstellen kann, nennt man Elektrolyseure. Die Ampelregierung will laut Koalitionsvertrag Elektrolyseure mit einer Kapazität von 10 Gigawatt ans Netz bringen. Davon sind wir aktuell noch weit entfernt. Und auch 10 Gigawatt werden den Wasserstoffbedarf der deutschen Industrie nicht decken. Daher wird Deutschland auf Jahrzehnte sehr viel Wasserstoff importieren müssen. Zwar können die vorhandenen Gasnetze teilweise dafür genutzt werden, aber sie müssen aus- und umgebaut werden, was erneut hohe Investitionen erfordern wird. D. Offline. Wer mitten in der Hauptstadt einer der führenden Industrienationen immer mal wieder die E-Mails nicht checken kann, weil das Handynetz so schlecht ausgebaut ist, dass es dort nur die Uralttechnik Edge anbietet, fragt sich schon, ob unser Land für die Zukunft gerüstet ist. In der Unternehmensbefragung des Instituts der deutschen Wirtschaft gaben 2018 72% der Antwortenden an, Infrastrukturmängel im Kommunikationsnetz beeinträchtigten ihre aktuellen Geschäftsabläufe. 5 Jahre zuvor waren es noch 64% gewesen. Es wird also nicht besser. Im Gegenteil, der Trend geht in die falsche Richtung. Mit jeder neuen Technologie, von 3G über LTE bis hin zu 5G, vergrößert sich der Rückstand, weil die Unternehmen jedes Mal aufs Neue nicht genug in den Ausbau der Sendemasten investieren. Vermutlich liegt der Frust bei der Wirtschaft auch daran, dass inzwischen nicht nur nervtötende Funklöcher die Geschäfte behindern, sondern auch fehlende Glasfaseranschlüsse. Die Deutsche Telekom setzte viele Jahre lang auf die veraltete DSL-Technik und verbummelte den Ausbau von Glasfaserleitungen. Und nun, da die DSL-Anschlüsse angesichts stetig wachsender Datenmengen endgültig ans Limit kommen, rächt sich das. Firmen spüren den D-Offline-Effekt immer deutlicher, mobil und im Büro. Infrastruktur in Deutschland. Tendenz zerbröselnd. Was wir als BürgerInnen und UnternehmerInnen an allen Ecken und Enden im Alltag erleben, spiegelt sich im Global Competitiveness Report. Deutschlands Infrastruktur ist hiernach zwar aktuell noch ausreichend, aber auf dem absteigenden Ast. Diesen Report gibt das Weltwirtschaftsforum WEF regelmäßig heraus, um die Wettbewerbsfähigkeit einzelner Volkswirtschaften zu vergleichen. Darin wird unter anderem die Qualität der Infrastruktur in verschiedenen Ländern in einem Punktesystem bewertet, das unter anderem auf der subjektiven Einschätzung von Führungskräften beruht, die Noten von 1 sehr schlecht bis 7 sehr gut vergeben. In seinem Gutachten analysiert der Beirat des Wirtschaftsministeriums diese Infrastruktureinschätzungen der Jahre 2006 bis 2018 und stellt fest, dass die Bewertungen in allen Bereichen – Straße, Schiene, Flughäfen, Häfen, Stromversorgung – oberhalb von 5 liegen. Die Infrastruktur also nach Einschätzung der Führungskräfte noch halbwegs leistungsfähig ist. Es zeige sich aber eine Verschlechterung in allen Bereichen. 2007 lag Deutschland in der Disziplin Infrastruktur noch auf dem 3. Platz. 2018 war es auf Platz 12 abgerutscht. Im aktuellen Report des WEF von 2020 wird vor allem das Zurückfallen Deutschlands bei relevanten digitalen Fähigkeiten betont, also der Umgang der Arbeitskräfte mit Computern. Während etwa Ägypten, Bulgarien und Tansania in diesem Bereich die größten Fortschritte machten, schneidet Deutschland immer schlechter ab.